verlangt. Wo man uns trifft, weht ein anderer Wind. Wir sind die Jungs, die sich einig sind. Keine Zeit für Dispute, keine Zeit für Streit. Blut und Herz.